MDR Figaro Hörspiel. Heute mit Jean Cocteaus Hörmonolog Die geliebte Stimme. Eine verlassene Geliebte sitzt zu Hause neben dem Telefon und erwartet sehnsüchtig einen Anruf des geliebten Mannes. Schon als diese Liebe begann, war klar, dass sie nicht dauern kann. Und nun, nach immerhin 3 glücklichen Jahren, ist es tatsächlich vorbei. Er hat eine andere geheiratet. Alles, was bleibt, ist ein letztes Gespräch am Telefon. Cocteau hatte dieses Ein-Personen-Stück mit der Absicht geschrieben, einer Schauspielerin Gelegenheit zu geben, ihre ganze Gestaltungslust auszuspielen. Heute Abend hören Sie in dieser Rolle eine der großen deutschen Schauspielerinnen des letzten Jahrhunderts, Brigitte Horney. Als das Schweizer Radio DRS in Bern diesen Monolog 1954 mit ihr aufgenommen hat, war sie längst ein Star und auch in den folgenden Jahrzehnten sollte sie eine der beliebtesten Schauspielerinnen bleiben und das über Generationen hinweg, auf dem Theater, im Film und auch im Fernsehen, unter anderem in der Serie Adele und Jakob. Zum Star avancierte Brigitte Horney schon 1934 mit dem Film Liebe, Tod und Teufel, wo sie sich mit dem Lied So oder so ist das Leben in die Herzen der Zuschauer gesungen hat und von da an hieß sie nur noch Die Horney. Was nun also Die Horney aus Cocteaus Monolog Die geliebte Stimme macht, das hören Sie jetzt. Odeon 2176. 2176. Wie bitte? Nein, hier wohnt kein Dr. Bofis. Nein, das weiß ich nicht. Nein. Aber bitte hängen Sie jetzt auf. Ich erwarte einen dringenden Anruf. Ja, bitte. Hallo? Hallo? Aber Madame, Sie haben wieder Odeon 2176. Das ist doch nicht meine Schuld. Wie? Das weiß ich doch nicht. Man hat Ihnen sicher eine falsche Nummer angegeben. Ja, das ist schon möglich, aber ich muss Sie unterbrechen, Madame. Ich erwarte einen Anruf von auswärts. Hören Sie, Fräulein, ich glaube, mit meinem Apparat ist etwas nicht in Ordnung. Ich werde immer von einer Dame angerufen, die einen Dr. Bofis verlangt. Nein, ich habe Odeo 2176. Ja, 2176. Nein, bitte machen Sie keine Kontrolle. Ich erwarte schon seit einer Stunde einen dringenden Anruf. Bitte, seien Sie so freundlich. Dank. Oh. Hallo! Hallo! Bist du's? Ja. Ach, ich verstehe dich so schlecht. Es klingt so, als ob du sehr weit fort wärst. Hallo! Ach, das ist sehr schrecklich. Immerzu ist jemand in der Leitung. Bitte, bitte häng an und lass dich gleich wieder verbinden. Verstehst du mich? Gleich wieder verbinden, sag ich. Aber Madame, so bleiben Sie doch aus der Leitung. Ich habe Ihnen doch erklärt, dass hier kein Dr. Bofis wohnt. Hallo. Du. Gott sei Dank. Ja. Sehr gut. Ja. Ja? Nein. Ja, wirklich ein Zufall. Seit einer Viertelstunde bin ich zu Hause. Du hast mich doch nicht schon angerufen, oder? Ach. Nein, nein, zum Abendessen war ich bei Martha. Ja. Jetzt? 11:15 wird es sein. Bist du zu Hause? Sieh doch auf die Kaminuhr. Ja, daran habe ich jetzt auch gedacht. Ja, Liebste. Gestern Abend habe ich mich sehr früh niedergelegt und weil ich nicht einschlafen konnte, habe ich ein Schlafpulver genommen. Nein, eins. Ein Pulver. Um 9. Mhm. Ja. Ein wenig Kopfweh heute früh, aber es ging rasch vorüber. Martha war zum Frühstück hier. Mhm. Dann machten wir Besorgungen in der Stadt. Dann kam ich wieder heim, habe alle Briefe ordentlich in die gelbe Tasche zusammengetan und dann... Was denn? Nein, ich bin ganz stark. Wirklich, ich schwör's dir. Ganz, ganz stark. Dann zog ich mich an und Martha hat mich abgeholt und... Ja, jetzt komme ich gerade von ihr. Sie war sehr lieb zu mir. Was meinst du? Ach so, mein rosa Kleid mit dem Pelzbesatz und den schwarzen Hut und die schwarzen Handschuhe. Ja, ich habe den Hut noch gar nicht abgenommen. Nein, ich rauche nicht. Den ganzen Abend habe ich nur 3 Zigaretten geraucht. Doch, das ist wahr. Ganz bestimmt. Ach, das ist lieb von dir. Und du? Kommst du auch gerade nach Haus? Ach, bist gar nicht aus gewesen? Was für ein Prozess? Ach so. Ah, der. Du überanstrenge dich nur nicht. Hallo? Ach, trennen Sie uns nicht, Fräulein. Hallo? Hallo? Liebste? Ach du. Wenn man uns trennt, du, dann ruf mich gleich wieder an, sicher. Hallo? Nein, ich bin ja da. Die gelbe Tasche? Ja, deine Briefe. Kannst du holen lassen, wann du willst. Ja, ein bisschen hart ist es schon. Aber ich verstehe dich doch. Nein, du brauchst dich nicht zu entschuldigen, Liebst. Es ist ganz natürlich, nur von mir ist es so dumm. Ach du, wie gut du bist. Nein, ich auch nicht. Ich habe nie geglaubt, dass ich so stark sein könnte. Oh Gott, bewundern brauchst du mich auch nicht gerade. Ich gehe ein wenig wie im Traum umher. Ich ziehe mich an, gehe aus, komme wieder heim, alles ganz mechanisch. Vielleicht werde ich morgen schon nicht mehr so stark sein. Du? Aber nein, Liebling, nicht den Schatten eines Vorwurfs. Nein! Och, lass doch. Wieso? Aber nein, im Gegenteil. Wir waren uns doch immer einig über unsere Freiheit. Es wäre ein Verbrechen gewesen, wenn du es mir bis zuletzt verheimlicht hättest. Dann wäre es vielleicht zu plötzlich gekommen, aber sieh, so habe ich doch Zeit gehabt, mich an alles zu gewöhnen, alles zu verstehen. Komödie? Wieso? Hallo? Wer? Ich? Ich spiele dir eine Komödie vor? Aber du kennst mich doch, du weißt doch, das kann ich gar nicht. Sicher nicht. Ganz ruhig. Das musst du doch hören. Du musst es doch hören, sag ich. Meine Stimme klingt doch nicht, als verberge ich dir etwas. Nein, nein, ich habe mir vorgenommen, stark zu sein und ich bin's auch. Wieso? Aber das war doch etwas ganz anderes. Man weiß alles vorher, man wartet darauf. Und dann kommt doch alles ganz anders. Dann jetzt übertreibst du. Schau, wenigstens habe ich Zeit gehabt, mich daran zu gewöhnen. Du warst immer so gut. Hast mich richtig eingelullt. Ja, stand ja so viel gegen unsere Liebe. Entweder man hätte sich entschließen müssen, auf 3 glückliche Jahre zu verzichten oder alles mit in Kauf zu nehmen. An ein gutes Ende habe ich nie geglaubt. Jetzt zahle ich eben für dies Glück. Was meinst du? Nein, nein, ich bereue nichts. Ich bereue nichts, sag ich. Gar nichts. Du? Du täuschtest dich. Nein, sicher nicht. Sicher nicht. Ich... Hallo? Ich habe, was ich verdiene. Ich wollte doch unvernünftig sein und unsinnig glücklich. Liebste. Hörst du? Hallo? Hallo, lass mich doch aussprechen. Du darfst dir keine Schuld geben. Es ist alles meine Schuld. Nein, das ist nicht wahr. Entsinnst du dich noch an den Sonntag in Versailles und an den Rohrpostbrief? Ach du. Nein, ich wollte doch kommen. Ich hab dir doch den Mund zugehalten als du. Aber nein, ich hab dir doch gesagt, mir wäre alles gleich. Nein. Nein. Nein, daran bist du nun ungerecht. Doch, ich hab zuerst telefoniert. Nein, Dienstag. Dienstag war es, Dienstag, den 27. Ich weiß das noch ganz genau. Montagabend kam dein Telegramm am 26. Kannst dir denken, dass ich die Daten noch weiß. Deine Mutter? Warum? Nein, das ist doch nicht nötig. Ich weiß noch nicht. Ja. Ja, vielleicht. Nein, nein. Sicher nicht gleich. Und du? Morgen. So schnell. Das wusste ich ja gar nicht. Warte einmal. Doch, das ginge. Morgen früh liegt die gelbe Tasche beim Portier. Josef braucht sie ja nur abzuholen. Ich, Gott, ich weiß noch nicht. Vielleicht bleibe ich in der Stadt. Vielleicht gehe ich ein paar Tage aufs Land zu Martha. Was? Ja, der ist hier. Wie eine Seele in Not kommt er mir vor. Gestern schlich er den ganzen Tag zwischen Entree und Wohnzimmer hin und her und schnupperte. Überall suchte er nach dir. Mich sah er nur vorwurfsvoll an, weil ich so ruhig da saß und ihm nicht suchen half. Ja, ja, nimm ihn zu dir, das ist sicher das Beste. Ja. Das arme Tier würde sonst nur leiden. Wie? Nein, nein. Es ist ja auch gar kein Hund für eine Frau. Ich würde mich nicht genug um ihn kümmern und dann erinnert er mich auch zu viel an unsere langen Spaziergänge am Abend. Ach, weißt du noch? Ja? Nein, es ist viel besser, wenn er bei dir bleibt. Ach, mich wird er schnell vergessen. Wirst ja sehen. Wieso schwierig? Du kannst doch sagen, es sei der Hund deines Freundes. Und dann ist er doch so anhänglich an Josef. Josef soll ihn nur abholen. Ich werde ihm das rote Halsband anziehen. Eine Marke hat er ja nicht. Ach, das wird sich ja zeigen. Ja. Ja. Ja, Liebste. Einverstanden. Aber ja, doch, Liebling. Handschuhe. Ach, die Pelzgefütterten, deine Autohandschuhe. Ich weiß nicht. Nein, ich habe nichts gesehen. Möglich. Ich werde nachsehen, aber du, sie sind ganz bestimmt nicht hier. Wenn ich sie morgen zufällig finde, dann werde ich sie mit der gelben Tasche zum Portier geben, ja? Ja. Einen Moment, Liebste, ich will nur schnell das Fenster öffnen, es ist so heiß hier drin. Hörst du den Verkehr von der Place de l'Opéra? Schön, nicht wahr? Wie oft hörten wir dieses Summen beim Einschlafen? Ja, liebst. Die Briefe? Ja, ich werde sie verbrennen. Du, ich will dich um etwas ganz Dummes bitten. Wenn du sie verbrennst, so möchte ich, dass du die Asche in der kleinen Schildpattdose aufbewahrst. Ja, die ich dir einmal als Zigarettenetui geschenkt habe. Hä? Ja. Das ist ja auch zu dumm von mir. Sei nicht böse. Ich war bis jetzt doch noch so stark. So ist es schon vorüber. Geschneuzt habe ich mich. Ja. Aber weißt du, ich möchte die Asche aufbewahren. Ja. Danke, das ist lieb von dir. Ja. Du, ich habe immer das Gefühl, dass jemand zuhört. Nein, dass jemand in der Leitung ist. Von ferne höre ich immer eine Stimme. Ja? Yes? Yes, your sister's papers. I burned them, all of them. But I promised to burn them, and I did. Yes. Naturally. Yes. Bist du schon im Hausrock? Wieso? Willst du denn nicht bald zu Bett gehen? Aber Liebste, du darfst nicht so spät nachts arbeiten. Du sollst doch früher schlafen gehen, wo du morgen so früh wieder heraus musst. Hallo? Hallo? Hallo? Oh, ich höre dich so schlecht. Doch, aber von ganz weitem. Ganz weit. Nein, häng nicht an. Häng nicht. Hallo? Hallo? Ich spreche noch, Fräulein, ich spreche noch. Ach, jetzt höre ich dich. Jetzt höre ich dich so gut. Ja. Schrecklich war es. Genauso denke ich es mir, wenn man stirbt. Man versteht noch, man kann sich aber nicht mehr verständlich machen. Nein, nein, sehr gut. Zu merkwürdig, dass man uns so lange sprechen lässt, sonst wird man doch meistens nach 3 Minuten getrennt. Ja. Ich höre dich sogar besser als vorher. Jetzt bist du ganz, ganz nah. Ja, ich sehe dich vor mir, weißt du? Welches haltst du? Das Rote. Siehst du? Und die Manschetten zurückgeschlagen? Und mit der rechten Hand kritzelst du auf das Löschblatt Gesichter, Sternchen und Herzen. Warum lachst du? Ja? Ja, ich kann eben mit den Ohren sehen. Nein, Liebling, es ist gut, dass du mich nicht siehst. Ach du, du bist ja so lieb. Ich weiß nicht, ich schaue mich gar nicht mehr an. Im Toilettenzimmer mache ich gar nicht mehr Licht. Gestern, weißt du, sah ich mich plötzlich im Spiegel einer alten Frau gegenüber. Nein, nein, eine alte, hagere Frau mit grauen Haaren und vielen kleinen Fältchen. Ach du, das ist doch gar nicht wahr. Ich weiß, dass ich nicht mehr gut aussehe. Ja, vielleicht früher, noch vor 2 Jahren, aber jetzt. Wie? Das sagst du doch nur, weil du lieb zu mir sein willst. Du brauchst mir doch keine Komplimente zu machen, ich weiß schon. Nein, ich weiß, dass ich alt geworden bin und verschwunden. Nicht böse werden, Liebste. Ich hab doch nur Spaß gemacht, sei doch nicht so. Ja. Ja, Gott sei Dank. Ja, Gott sei Dank bist du ungeschickt. Und hast mich lieb. Wenn du mich nicht mehr lieb hättest und geschickter wärst, so wäre das Telefon eine furchtbare Waffe und könnte ja alles. Hallo? Hallo, Liebling? Wo bist du? Hallo? Fräulein? Fräulein? Hallo, Fräulein, ich bin getrennt worden. Ja, ich lege wieder auf. Hallo, bist du's? Aber nein, Fräulein, ich bin getrennt worden. Ja, ich weiß nicht. Das heißt, warten Sie. Auteuil 7804. Hallo. Hallo, Fräulein, aber ich werde ja wieder angerufen. Hallo. Hallo, wer ist dort? Nein, ich habe mit Auteuil 7804 gesprochen. Ach so, entschuldigen Sie bitte. Hallo? Hallo, Fräulein. Sie haben mir eine falsche Verbindung gegeben. Ich habe doch mit Auteuil 7804 gesprochen. Nicht 05. Ja, 04. Ja, ich warte. Hallo? Auteuil 7804? Josef? Ja, ich. Ich bin es. Ich habe eben mit dem Herrn gesprochen. Wir wurden getrennt. Er ist nicht zu Hause. Ach so. Ja, richtig. Dumm. Er telefonierte ja von einem Restaurant aus. Man trennte uns und da habe ich ganz in Gedanken seine Nummer verlangt. Ist schon gut, Josef. Danke. Dankeschön. Gute Nacht, Josef. Hallo, hallo, Liebling, bist du's? Ja, wir sind getrennt worden. Nein, nein, nein, ich habe gewartet. Ich nahm nur den Hörer ab, weil es klingelte, aber es meldete sich niemand. Ja, deswegen war es besetzt. Natürlich. Bist du müde? Es ist sehr lieb, dass du wieder angerufen hast. Sehr, sehr lieb. Ich bin da. Was? Verzeih, es ist absurd. Nichts. Ich habe nichts. Ich schwöre dir, ich habe nichts. Gar nichts, du irrst dich. Nur weißt du, man spricht und denkt nicht daran, dass auch das einmal zu Ende geht. dass man den Hörer wieder einhängen muss und dann ins Leere, ins Dunkle zurückfällt. Hör zu, Liebling. Ich hab dich noch nie belogen. Ja, ich glaube dir doch. Aber das ist es ja nicht. Es ist, dass ich dich eben belogen habe. Ich dich jetzt eben da am Telefon seit einer Viertelstunde belüge ich dich. Ich weiß ja, ich habe nichts mehr zu erwarten, kein Glück mehr, aber Lügen bringt ja auch kein Glück und du weißt, ich lüge so ungern. Ich kann dich nicht belügen. Ich will es auch nicht, selbst wenn es zu deinem Besten ist. Nein, nein, es ist nichts Schreckliches, Liebster. Du brauchst dich nicht zu erschrecken. Aber ich log, als ich dir sagte, ich sei mit Martha zum Abendessen aus gewesen. Ich war nicht aus. Ich habe auch kein rosa Kleid an. Ein Nachthemd habe ich an und einen Mantel drüber. Ich habe immer nur hier gesessen und aufs Telefon gestarrt und auf deinen Anruf gewartet und bin aufgestanden und umhergelaufen. Ich bin fast wahnsinnig geworden. Fast wahnsinnig. Dann habe ich mir den Mantel übergeworfen und wollte hinunterstürzen in dein Auto und vor dein Haus fahren und unter deinen Fenstern warten. Worauf? Ich weiß es nicht. Ja. Ja, du hast recht. Ja, ich will ja vernünftig sein. Ja, auf alles will ich dir Antwort geben. Ich schwör's dir. Nein, ich habe nichts gegessen. Ich konnte einfach nicht. Ich war sehr krank. Gestern Abend wollte ich ein Pulver nehmen zum Einschlafen. Dann sagte ich mir, wenn ich mehrere nehme, dann würde ich schlafen können, ohne Traum, ohne Aufwachen. Dann würde ich tot sein. Ja. 12 habe ich genommen. In warmem Wasser. Und dann hatte ich einen Traum. Ich träumte, was wirklich geschehen ist. Beim Aufwachen war ich zuerst ganz glücklich, weil ich glaubte, nun sei alles nur ein Traum gewesen. Aber als ich merkte, dass doch alles wirklich ist, dass ich allein war im Bett und nicht den Kopf an deine Brust legen konnte, da fühlte ich auf einmal, ich konnte nicht mehr. Ich konnte nicht mehr leben. Ja. Ja. Nein, die Wirkung kam erst beim Aufwachen. Ich spürte mein Herz nicht mehr schlagen. Der Tod kam ganz langsam. Auf einmal bekam ich eine namenlose Angst und telefonierte Martha. Ich hatte nicht den Mut allein. Ja, Liebst. Es war 4 Uhr morgens. Sie kam mit dem Arzt, der bei ihrem Haus wohnt. Ich hatte über 40 Fieber. Es ist anscheinend gar nicht so leicht, sich zu vergiften. Ja, der Arzt machte eine Einspritzung und Martha blieb dann bis heute Abend bei mir. Dann bat ich sie fortzugehen, denn du hattest doch versprochen, mich noch einmal anzurufen und ich hatte ja solche Angst. Weißt du, dass sie hier sein würde und ich könnte nicht allein mit dir sprechen? Aber nein, Liebster, jetzt geht's mir ja wieder gut. Gar nicht mehr. Doch, das ist wahr. Ach, ein bisschen Fieber. 38,3. Mehr Nervensache. Ja. Du brauchst dich also nicht zu beunruhigen. Ach, ich hätte dir das alles gar nicht sagen sollen. Nein, es war ungeschickt von mir. Ich hatte mir doch geschworen, dich ruhig abreisen zu lassen, dir Adieu zu sagen, als würden wir uns morgen wiedersehen. Ach, man ist ja so dumm. So dumm, nicht wahr? Schwer ist ja nur das Abhängen müssen und das Dunkel machen. Hallo? Ach, ich dachte, man hätte uns schon wieder getrennt. Ach, du bist ja so gut, mein Herz. Mein armes Herz, dem ich so weh getan habe. Ach, sprich, sag irgendwas. Sobald ich deine Stimme höre, ist mir ja ganz wohl, weißt du. Manchmal, wenn wir beieinander waren und ich meinen Kopf an deine Brust legte, dann hörte ich deine Stimme genau wie heute Abend durchs Telefon. Wieso bist du feige? Aber nein, ich bin's, die feige ist. Ich hatte mir doch geschworen. Nein. Nein, ich. Nein, nicht du. Du, dem ich doch nur Glück verdank. Nein, das ist nicht richtig, lieber. Ich wiederhole dir, ich wusste es ja. Ich wusste, ich erwartete ja alles, was eingetroffen ist. Ja, schon. Schon lange. Ich habe sogar einmal in einem Laden ihre Fotografie abgebildet gesehen. In einem Modesalon. Das Heft lag gerade auf dem Tisch, die Seite war gerade aufgeschlagen. Warum ich dir das nicht gesagt habe? Weil ich dir die letzten Wochen unseres Zusammenseins nicht verderben wollte. Aber das ist doch ganz natürlich. Nein, du darfst mich nicht besser machen, als ich bin, liebst. Hallo? Hallo? Ich höre immer Musik spielen. Ich sagte, ich höre Musik. Aber so klopf doch gegen die Wand und verbiete deine Nachbarn, um diese Zeit noch Grammophon zu spielen. Wahrscheinlich haben sie sich's angewöhnt, weil du so selten zu Hause warst. Nein, nein, nicht nötig. Marthas Arzt wird ja morgen wiederkommen. Ja, ein sehr guter Arzt, Liebe. Warum sollte ich ihn kränken und einen anderen nehmen? Das hätte doch gar keinen Sinn. Nein, du brauchst dich wirklich nicht zu beunruhigen. Ja, ja, sicher. Sie wird dir von mir berichten. Ja. Ja, ich verstehe. Ich verstehe. Ja, diesmal bin ich tapfer. Was? Ja, viel, viel besser. Ja. Wenn du nicht angerufen hättest, ich glaube, ich wäre gestorben. Ach nein! Warte, warte, bitte! Ich will nur schnell die Rollo runterlassen. Die Lichtreklame von gegenüber blendet mich so. Bitte wacht! Verzeih bitte. Ich weiß, diese Szene ist unerträglich für dich. Ich weiß, dass ich deine Geduld auf eine harte Probe stelle. Aber verstehe mich doch. Diese Schnur ist doch das Letzte, was mich mit dir verbindet. Vorgestern Abend, da habe ich geschlafen. Ich habe mir das Telefon mit ins Bett genommen. Ja, ich weiß, das ist albern, aber ich nahm das Telefon ins Bett, weil es einen doch schließlich verbindet, trotz allem. Es reicht doch bis zu dir. Und dann versprachst du mir doch anzurufen. Aber nein, liebst, ich verstehe es doch. Umso schöner, dass du heute angerufen hast. Ja. Ja. Du bist doch. Gewiss doch, mein Herz, ich habe geschlafen. Es ist wie bei einer Vergiftung, sagt der Arzt. Die erste Nacht schläft man. Der Schmerz lenkt ab, er ist noch neu, man erträgt ihn. Was sich schon schwerer trägt, das ist die zweite Nacht, gestern. Und dann die dritte, heute. Und die von morgen und übermorgen und all die Nächte und Tage und Nächte, die endlosen leeren. Nein, ich habe kein Fieber. Gewiss nicht. Es gibt doch keinen Ausweg, Liebster. Darum hätte ich stark bleiben und dich belügen sollen. Und wenn schon, nimm an, ich könnte schlafen. Dann kommen doch nur die Träume und das Aufwachen und Aufstehen und sich waschen und anziehen und essen und ausgehen. Wohin? Aber mein Herz, zu tun hatte ich doch nie etwas anderes als für dich. Gewiss war ich immer beschäftigt. Für dich. Für dich, Liebste. Nein, nein, ich will keine Menschen. Ach du, für diesen Schmerz gibt's keine Ablenkung. An etwas anderes denken. Weißt du, wie oft ich an etwas anderes denken konnte seit jenem Sonntagabend? Es klingt nicht sehr poetisch, aber es ist wahr. Ein einziges Mal beim Zahnarzt, als er mir einen Nerv behandelte. Ja. Ja. Ganz allein. Ach, der sitzt im Entree draußen. Ich wollte ihn ja heute Abend in mein Zimmer nehmen, aber er lässt sich gar nicht anrühren. Denkt ihr, fast hätte er mich gebissen. Ja, mich. Er fletscht die Zähne und knurrt. Er ist ein ganz anderer Hund geworden. Ich habe förmlich Angst vor ihm. Nein, er frisst nichts. Und wenn er mich ansieht, so überläuft's mich. Aber ich sag dir doch, man darf gar nicht in seine Nähe. Er wollte Martha gar nicht zur Tür hinauslassen. Sie hatte alle Mühe, an ihm vorbeizukommen. Ich schwör dir's. Ich habe Angst vor ihm. Ich weiß nicht, warum. Vielleicht glaubt er, ich hätte dir ein Leid angetan. Nein, ich bin durchaus nicht böse auf ihn. Ich verstehe ihn ja nur zu gut. Er liebt dich. Er sieht, dass du nicht mehr nach Hause kommst und glaubt, ich sei schuld daran. Sieh, dass du Josef schicken kannst. Bitte. Ja, ich glaube, mit Josef würde er mitgehen. Ach, ich. Was liegt daran? Nein, er war gar nicht so anhänglich an mich. Das siehst du jetzt. Das sah nur so aus, aber ich schwör dir, er lässt sich von mir nicht mehr anrühren. Wenn du ihn nicht nehmen willst, so gebe ich ihn in Pflege. Warum soll das arme Tier krank werden oder bösartig? Nein, wenn er bei dir ist, wird er niemand beißen. Er wird die lieben, die du liebst. Ich meine, mit denen du lebst. Ja, ich glaub's dir, Liebste. Aber schließlich ist er doch nur ein Hund und wenn er auch noch so klug ist, das empfindet er doch nicht. Ja, ja, ich hab mir auch schon gedacht, vielleicht erkennt er mich nicht mehr. Vielleicht hat er Angst vor mir. Nein, aber ich glaube, ich hab mich schrecklich verändert. Nein, wirklich. Ich kenne mich oft selber nicht mehr. Gestern zum Beispiel habe ich das ganze Päckchen Fotografien mit einem Ruck durchgerissen, ohne es selbst zu wissen. Ich weiß nicht, woher ich die Kraft nahm. Ja, ja, die Bilder für den Pass. Was? Ach, ich brauche doch keinen Pass mehr. Wozu soll ich auch reisen? Nein, nein, nie mehr. Auf der Reise haben wir uns doch kennengelernt. Das war so ein großes Glück. Ja, mit dir war das schön. Sehr schön, aber jetzt. Ich käme mir nur verloren vor, Liebste. Alles würde mich doch an dich erinnern. Und was für Gewissensbisse. Aber nein, das darfst du nicht. Ich habe das doch nicht deshalb gesagt. Hallo? Hallo? Bist du noch da, Liebste? Ich höre dich wieder so schlecht. Was sagst du? Wer? Madame Martin? Ja, vergangene Woche traf ich sie bei Rodjewo. Warum hat sie dir etwas gesagt? Nein, sie fragte mich, ob du einen Bruder hättest. Ob das dein Bruder sei, der in der Eheverkündigung stehe. Mein Gott, was sollte ich ihr drauf antworten? Ich sagte ihr die Wahrheit. Früher oder später werden es die Leute ja doch erfahren, dass du geheiratet hast. Natürlich war es peinlich. Für sie noch mehr als für mich. Nein. Nein, sie schaute mich nur mitleidig an. Aber nein, Liebster, warum hätte ich dich damit belästigen sollen? Ich wollte von den paar Tagen, die uns noch blieben, keinen Augenblick verlieren. Aber das ist doch egal, Liebste. Aber lass sie doch reden, so viel sie wollen. Oh, du darfst nicht ungerecht sein. Sieh, was mit uns los ist, das kann doch kein Mensch verstehen. Die Leute glauben, man liebt sich oder man hasst sich. Trennung ist Trennung für sie. Du wirst ihnen nie begreiflich machen, dass gewisse Dinge... Hä? Ach, am gescheitesten, man macht's wie ich. Ich pfeife drauf. Pfeife drauf. Ich pfeife drauf. Nichts. Nichts. Ich spreche und spreche. Man glaubt, man spricht wie sonst miteinander und auf einmal kommt einem die Wahrheit zum Bewusstsein. Ach, warum sich Illusionen machen? Ja. Ja. Nein. Nein, wenn ich dich inzwischen gesehen hätte, dann hätte ich mich vielleicht an dich geklammert, hätte alle Versprechungen vergessen, ein Blick hätte vielleicht alles verändert, aber so am Apparat, da ist wirklich alles zu Ende, was zu Ende sein soll. Nein, du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Man nimmt sich nicht ein zweites Mal das Leben. Ja, eine oder zwei, um schlafen zu können. Wie sollte ich mir einen Revolver kaufen? Kannst du dir das vorstellen? Nein, ich lüge dich nicht an, Geliebter. Woher sollte ich auch die Kraft dazu nehmen? Ja. Oh ja, gewiss, es gibt Lagen, in denen eine Lüge gut und nützlich ist. Du zum Beispiel, wenn du mich belügst, um mir die Trennung leichter zu machen. Aber ich sage nicht, dass du lügst. Ich sage, wenn du mich belügen würdest und ich erführe es. Wenn du zum Beispiel jetzt nicht zu Hause wärst. Aber nein, nein, lieber, hör doch, lass mich ausreden. Ich glaube dir ja. Ich wollte nicht sagen, dass ich dir nicht glaube. Aber warum bist du denn jetzt böse? Doch, doch, deine Stimme klingt ganz böse. Aber ich sagte ja nur, dass, wenn du mich aus Herzensgüte täuschen wolltest und ich merkte es, dass ich deshalb nur noch mehr Zärtlichkeit für dich hätte. Hallo? Hallo? Hallo? Oh. Mein Gott. Lass ihn wieder anrufen. Mein Gott, lass ihn wieder anrufen. Lass ihn wieder anrufen. Lass ihn wieder anrufen. Lass ihn wieder anrufen. Hallo. Hallo, bist du's? Ja, wir waren getrennt. Du, ich sagte dir gerade, wenn du mich aus Güte belögest und ich würde es merken, dass ich nur umso mehr Zärtlichkeit für dich hätte. Ganz gewiss. Ach, Liebe, ich weiß wohl, dass es sein muss, aber es ist so hart. Nein, niemals werde ich den Mut finden. Ja, man hat die Illusion, ganz nah beieinander zu sein. Und plötzlich liegen da Abgründe, eine ganze Stadt zwischen uns. Weißt du noch, wie Yvonne sich darüber wunderte, dass die menschliche Stimme durch eine so fein geschlungene Schnur dringen kann? Ich hab die Schnur um meinen Hals gelegt. Ich hab deine Stimme um meinen Hals. Jetzt müsste das Amt uns zufällig trennen. Aber Geliebte, wie kannst du nur glauben, dass ich etwas so Hässliches denken könnte? Ich weiß wohl, diese ganze Operation ist für dich noch schmerzlicher, noch grausamer als für mich. Nein, nein, nein. Ach, nach Marseille. Eure Liebe. Wenn ihr übermorgen Abend in Marseille sein werdet, so möchte ich... Nein. Ich möchte, dass du nicht im selben Hotel absteigst, in dem wir immer abgestiegen sind. Ja? Du bist nicht böse darüber. Nein. Weißt du, dass ich... Nein, was ich mir nicht vorstellen kann, das existiert nicht für mich, oder? Nur so vage und unbestimmt, dass es weniger wehtut. Du verstehst? Das ist lieb von dir. Du bist so gut. Ich liebe dich. Ja. Also, dann auf. Eben wollte ich ganz in Gedanken auf Wiedersehen sagen. Nein, ich glaube nicht. Ach Gott. Es ist besser so. Es ist viel besser so. Mein Lieber. Mein Geliebter. Mein Einziger. Ich bin tapfer. Jetzt mach schnell, jetzt. Darfst du trennen? Trenne, rasch. Ja, trenne. Trenne. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Hallo? Hallo? Nein. Nein. Sie hörten Brigitte Hornei mit Jean Cocteaus Monolog Die geliebte Stimme, Regie Kurt Bürgin, Produktion Schweizer Radio DS Bern aus dem Jahr 1954.